2. Grüß dich, Thomas. Hier ist Sonja. Morgen kann ich nicht zum Tennis kommen. Ich muss bis 19 Uhr in der Firma bleiben. Wir telefonieren nochmal. Tschüss.